Wie wunderbar regierest du mein Leben. Du bist so reich an Gnade, lieb und treu, dass ich nichts anders kann als froh ergeben. Ein Lob- und Danklied singen dir aufs Neu, dass ich nichts anders kann als froh ergeben. Ein Lob und Danklied singen dir aufs Neu. Du weißt allein, wie oft ich fehle, kennst meine ganze Unvollkommenheit und lässt mich dennoch glaubens an dich lehnen, von deiner Gnade nehmen alle Zeit. Und lässt mich dennoch glaubens an dich lehnen, von deiner Gnade nehmen alle Zeit. Lässt mich auf reichen, grünen Auen weiden, wo mir aufs Freundlichste die Sonne scheint. Du Hort des Heils, du Quelle meiner Freuden, mein Trost, mein Schutz, mein allerbester Freund. Du Hort des Heils, du Quelle meiner Freuden, mein Trost, mein Schutz, mein allerbester Freund. Ich will dir weiterhin noch mehr vertrauen, o mache meinen Glauben, Jesus, groß, dass ich zum Ziele komm, zum Segen schauen, zum süßen Ruhen, Herr, in deinem Schoß. Dass ich zum Ziele komm, zum Segen schauen, zum süßen Ruhen, Herr, in deinem Schoß.